Lektion 10 im Beruf. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Viel Erfolg im neuen Job. Herzlichen Dank. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Alles Gute im neuen Lebensjahr. Danke. Frohes Fest. Danke, gleichfalls. Prost Neujahr. Glück und Gesundheit. Danke, gleichfalls. Viel Erfolg in der neuen Position. Herzlichen Dank.